Alarm! Flieger Alarm! Flieger Alarm! Der Krieg ist vorbei. Das Haus steht. Fliegeralarm! Fliegeralarm! Fliegeralarm! Fliegeralarm! Der Tisch ist gedeckt. Das Kind liegt schon im Bett. Etwas summt. Etwas summt. Etwas summt herum. Etwas summt im Fenster herum. Etwas will hinaussummen. Etwas. Durch das Fenster, das ist da aus Glas. Das kleine, schürig Grünes. Das ist dumm. Das ist dumm. Denn man summt nicht so einfach durch Glas. So einfach durch Glas. Glas ist für etwas kleines, schürig Grünes zu halt. Das kleine, schürig Grüne ist eine Fliege. Sie kommt nicht durchs Glas. Die summt nur ohne Zerrum. Lach, mach ich meine Hand. Lach, mach ich meine Hand. Und drück sie ans Glas. Dort, wo es summt. Thank you.

habe mein eigenes Bild von dieser Tasse Kaffee. Ich habe mein eigenes Bild von diesem Stück Zucker. Ich habe mein eigenes Bild von diesem Kännchen Milch. Ich habe mein eigenes Bild von diesem Stück Kuchen. Ich habe mein eigenes Bild von dieser Portion geschlagener Sahne. Ich habe mein eigenes Bild von dieser Kuchengabel. Ich will nur das eine. Eine Tasse Kaffee. Ein Stück Zucker. Ein Kännchen Milch. Ein Stück Kuchen. Eine Portion geschlagene Sahne. Eine Kuchengabel. Für einen gelungenen Nachmittag. Gib mir, was ich von dir verlange. Großer Gott! Wenn es Abend wird, ist es Zeit für Paula. Corona grinst über beide Backen, dabei spielt sie Federball. Später, sie wird einmal fett werden, kauft sie sich einen eigenen Wohnwagen und hat zwei Kinder. Paula ist aller Wahrscheinlichkeit nach eine Katze. Wenn man auf den Bus wartet abends, hört man es vielleicht. Paula! Paula! Corana fährt jedes Jahr mit ihren Eltern nach Großerlangen. Als Federball und geht abends gegen 10 baden. Jetzt ist sie noch 14. Paula ist 87, aber eigentlich ist sie schon tot. Die Kleineren mögen Corana, sie sieht immer so fröhlich aus und bekommt. Sagen Paula zu diesem alten Weib. Paula, halt's Maul! Oder ich, Paula, ich liebe dir! Corana, gehst du wirklich um 10 nochmal baden? Auch am Tage öffnet sich manchmal das Fenster unterm Dach und Paula krächzt zu den Wartenden hinüber. Ihr Verbrecher! Früher hätte man euch vergast! Oder faules Pack! Ihr wisst ja nicht, was Arbeit ist! Ihr nicht! Ich kauf Koran.